Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. 2. Dezember. Das Piraten-Wiki. Das Piraten-Wiki ist das Herzstück der Piratenpartei. Es zählt aktuell über 200.000 Seiten. Darunter befinden sich 54.000 Artikel und etwa 33.000 hochgeladene Dateien, zum Beispiel Bilder, Textdokumente oder Videos. Über 27.000 Benutzer haben bis heute an der Erstellung mitgewirkt. 30 Administratoren und 8 Bürokraten betreuen das Wiki rund um die Uhr. Im Wiki findet ihr Informationen zu den Landesverbänden, Satzungen, Finanzen, Parteien und Wahlprogramme, Arbeitskreise und Gruppen, deren Sitzungsprotokolle und Arbeitsergebnisse. Viele Benutzer haben außerdem auf eigenen Profilseiten umfangreiche Informationen zur Person, ihren Aktivitäten in der Piratenpartei und ihre politischen Standpunkte hinterlegt. Aufgrund seiner Größe und relativen Unübersichtlichkeit sagen Spöttler mittlerweile, dass es kein besseres Versteck für sensible Daten gäbe als das Piraten-Wiki. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.